Thomas's. Find a shiny designer, nur für uns. Wir wollen nicht länger warten, es hält uns nicht mehr auf. Denn heute scheint die Sonne für uns. Steht auch endlich auf und schaut zum Fenster raus. Denn heute scheint die Sonne für uns. Du kannst doch im Bett bleiben, bis der nächste Winter kommt. Der Sommer ist so schnell vorbei. Ach, wärst du doch bei mir.